Also Lex, Polnisch, Arsch und das war's. Hans und Greta sind jetzt hier. Und da geht's nach vorne hier. Look at this, look at there. Hobbity hee, hobbity here. Guck doch an, tanz den Check. Ist nicht schwer, ist nicht schwer, yeah? I'm

Tanz der Stricher. Yes.